Einheit 2. Übung 1b. Sag mal, Valentin, welchen Schulabschluss hast du eigentlich? Ich bin 10 Jahre zur Schule gegangen und ich habe den Realschulabschluss. Was hast du danach gemacht? Zuerst wusste ich nicht genau, was ich machen möchte und hatte ungefähr 1 Jahr lang verschiedene Jobs. Dann habe ich eine Ausbildung zum Maurer angefangen. Wie lange hat die Ausbildung gedauert? 3 Jahre. Ich war zum Teil in der Berufsschule und zum Teil auf Baustellen. Die Ausbildung habe ich in einer großen Baufirma gemacht, bei der ich jetzt auch weiterarbeite. Vor 2 Monaten habe ich meinen Gesellenbrief bekommen.